Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten. Das Geldvermögen der deutschen Haushalte erreicht einen neuen historischen Rekordwert. Mit insgesamt 6,57 Billionen Euro besäßen die deutschen Privathaushalte aktuell ein so hohes Geldvermögen wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte, teilte die Bundesbank mit. Trotz der Rezession in der ersten Jahreshälfte und der Dauertiefzinsen seien die Ersparnisse der Menschen in Deutschland im vierten Quartal um rund 400 Milliarden Euro im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres gestiegen. Nach Angaben der Notenbank hätten die privaten Haushalte vor allem ihre Bestände an Bargeld und Einlagen sowie die Ansprüche gegenüber Versicherungen erhöht. Besonders Bargeld und sogenannte Sichteinlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten sind bei den Deutschen nach wie vor sehr beliebt. Zum zweiten Mal in Folge schneiden Deutschlands Schüler im internationalen PISA-Vergleichstest schlecht ab. Die Schulleistungsstudie PISA wird seit dem Jahr 2000 alle 3 Jahre erstellt. Auftraggeber ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Erfasst werden die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern beim Lesen, in Mathematik sowie in den Naturwissenschaften. Weltweit nehmen mehr als 600.000 15-Jährige aus 79 Ländern daran teil. Nach dem PISA-Schock aus dem Jahr 2001 verbesserte sich Deutschland insgesamt kontinuierlich. Auch in der jüngsten Erhebung liegen die Ergebnisse der deutschen Neuntklässler über dem Durchschnitt der OECD-Staaten und damit insgesamt auf einem guten Niveau. Dennoch sind die Bildungsexperten nicht zufrieden. Denn in allen Bereichen des Vergleichstests, Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, fiel die Leistung der deutschen Jugendlichen im Vergleich zum vorherigen Test schlechter aus. Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr, ÖPNV, auf. Am kommenden Donnerstag müssen Pendler im gesamten Bundesgebiet mit Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr rechnen. Damit will die Gewerkschaft ihren Forderungen nach Lohnerhöhungen für die 87.000 Beschäftigten Nachdruck verleihen. Den Vorstellungen der Gewerkschaft zufolge sollen die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in allen Bundesländern 4,8% mehr Lohn bekommen. Bislang unterscheiden sich die Tarifverträge in den einzelnen Bundesländern noch stark voneinander. Daher fordert Verdi eine bundesweite Regelung und eine gerechte Anpassung der Löhne in allen Ländern. Wie der Pressesprecher der Gewerkschaft mitteilte, seien die Arbeitgeber jedoch nicht zu Verhandlungen bereit und torpedierten die Gespräche. Die Arbeitsniederlegungen am kommenden Donnerstag seien eine logische Folge aus den schleppenden Verhandlungen. Bundesweit seien massive Beeinträchtigungen im Nahverkehr zu erwarten. Nach Facebook und Twitter kündigt nun auch das Videoportal YouTube an, gegen Verschwörungstheorien vorzugehen. In einer Pressemitteilung teilte der Medienkonzern mit, kritische Inhalte ab sofort streng zu überprüfen und bei einem bestätigten Verdacht sofort aus dem Portal zu entfernen. Der neuen Regelung sollen auch Beiträge unterliegen, die Gewalt verherrlichen oder Hassreden verbreiten, einen antisemitischen oder rechtsradikalen Hintergrund haben oder zu Gewalt aufrufen. Nach Schätzungen der Medienexperten mobilisieren derartige Botschaften in den sozialen Medien viele neue Anhänger und nehmen immer stärkeren Einfluss auf das öffentliche Leben. Bereits vor einem Monat begann Facebook, entsprechende Gruppen und Seiten zu löschen. Auch Instagram und Twitter hatten bereits tausende Accounts gesperrt. Diesem Vorgehen schließt sich nun auch das Videoportal YouTube an. Am frühen Montagmorgen ist es auf dem Rhein bei Duisburg zu einem tragischen Schiffsunglück gekommen. Ein mit ätzender Säure voll beladenes Tankschiff stieß mit einem Flusskreuzfahrtschiff zusammen. An Bord des Passagierschiffes waren 142 Fahrgäste und Besatzungsmitglieder. Mindestens 32 Menschen wurden verletzt, 6 Passagiere erlitten schwere Verletzungen, werden derzeit in der Universitätsklinik Duisburg behandelt und befinden sich noch in einem kritischen Zustand. Auch 2 Besatzungsmitglieder des Tankers schweben in Lebensgefahr. Seit dem Vormittag untersuchen die Sachverständigen die Schäden. Ihren Aussagen zufolge bestehe keine akute Gefahr, dass die Ladung des Tankers in den Rhein fließe. Wie der Unfall passieren konnte, ist bisher noch nicht geklärt. Laut der Polizei kommen sowohl menschliches als auch technisches Versagen in Frage. Immer mehr deutsche Rentner gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Laut der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Menschen, die im fortgeschrittenen Alter noch arbeiten, in den letzten 10 Jahren um 400.000 gestiegen und erreichte mit 1,29 Millionen Menschen einen Höchstwert. Dabei waren rund 80% der erwerbstätigen Rentner nach Schätzungen der Oppositionsparteien nur geringfügig beschäftigt. Lediglich jeder 5. gehe einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach. Die Opposition kritisiert die aktuelle Entwicklung. Sie sieht darin ein Indiz für die steigende Altersarmut und ein Scheitern der regierenden Koalition. Die Bundesregierung verwahrt sich gegen die Kritik der Opposition und verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Aus dieser gehe hervor, dass die Mehrheit der befragten Rentner ganz andere Gründe für die Erwerbstätigkeit nenne. Ihnen gehe es vor allem um den Spaß an der Arbeit, den Kontakt zu anderen Menschen oder das Gefühl, gebraucht zu werden. Das waren die Nachrichten. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1.